Herren, das abhören, was ich heute in das Mikrofon sage, dann wird die Technik schon weiter geeilt sein und viel Neues vermitteln, als was wir heute hier auf der 12. Rundfunkausstellung sehen können. Und trotzdem sind wir glücklich, als Sachsen die Berlin mit seiner reizenden Umgebung kennengelernt zu haben. Ich hoffe, dass es auch meinen beiden Jungs einmal vergönnt sein wird, die Berliner Nähe und Potsdam mit seinen Herrlichkeiten zu schauen. Und das ist der Grund, weshalb ich die Schallplatte bespreche, damit ich den Kindern eine Überlieferung geben kann oder ein Andenken. Ich werde dazu fügen, meine lieben Jungs, bleibt immer so gut und brav, wie ihr jetzt seid. Und denkt daran, dass wir als euch gute, liebe Jungs, deutsche Jungs erziehen wollen. Sollten wir einmal später nicht mehr sein, so soll das nur ein kleines Andenken sein und euch sagen, dass wir immer und immer um euch sein wollen und nur euer Bestes wollen. Und euch, liebe Jungs, zu tüchtigen deutschen Menschen erziehen. Es ist unser größter Wunsch und unser Segen soll immer mit euch sein. Dustin, Dustin, Dustin, Dustin.